Ach ja, Face to Face, das erste schickes Album, muss ich sagen. Das hat gezeigt, dass Tricky Emmes auf der Seite hat, aber auch trotzdem auch glaubhaft rüberkommt. Und ein Blatt Papier, das nennt man Kindheit, glaub an dich. Und wirf eine Münze, graue Wolke, einfach alles hammermäßig. Tränen kann er nicht mehr vergießen, da er nach seiner Theorie hin seine Tränensäcke leer weinte. Er hatte keine leichte Kindheit und seine Jugend verlief natürlich nicht problemfrei. Sein Vater verließ seine Mutter, als er noch klein war. Seinen dritten Geburtstag erlebte er noch mit ihm, woran er sich aber nicht mehr ganz erinnern kann. Nun lebt er in Einsamkeit und in Dunkelheit isoliert. Von der Außenwelt, von den Menschen. Isoliert von dieser von Hass erfüllten Stadt, wie er sie sieht. Er erlebte zu viel doppelgesichtige Charakterzüge der Menschen und allesamt widerte ihn an.